und zerstört. Niemand da, der die Schreie der Kinder noch hört. Auf der Straße zur Eisenhütte, ein Flüchtlingstreck. Erschütterte Gesichter, viele starben Dreck. Den Weg bereitet das Rassel-Regiment in Sturm, den Feind im Rücken, es ist klar, sie kommen schon. Hass und Stahl, das metallurgische Kombinat, Mariupol, eine umkämpfte Stadt, über 2000 Kämpfer, ein Bollwerk in den Katakomben. Die Pfeile feuern nicht, der Artillerie, es fallen Bomben. Erbittert ist der Kampf, Festung im Osten. Widerstand, mag es auch das Leben kosten. Hass und Stahl, für die Freiheit ein Fanal. Hass und Stahl, für die Freiheit ein Fanal. Mariupol, die Stadt am Asuschen Meer, die letzte Bastion aus Helden, gib dich niemals kampflos her. Auch wenn jetzt die ganze Stadt hell leuchtend brennt, aufgeben werden sie niemals, denn das ist ihnen fremd. Der Auftrag klar, die flüchteten Zivilisten retten. Doch der Feind erwartet schon mit rasselnden Ketten. Hass und Stahl, das metallurgische Kombinat, Mariupol, eine umkämpfte Stadt, über 2000 Kämpfer, ein Bollwerk in den Katakomben. Die Pfeile feuern nicht, der Artillerie, es fallen Bomben. Erbittert ist der Kampf, Festung im Osten. Widerstand, mag es auch das Leben kosten. Hass und Stahl, für die Freiheit ein Fanal. Hass und Stahl, für die Freiheit ein Fanal. Klar nicht, die Gefallenen sind uns allen neu verbunden, denn ein Volk hat ein gefunden. Alexanders Arm wurde amputiert unter der Erde. Er sagte, bring mich nach Hause, wenn ich hier unten sterbe. Bei vollem Bewusstsein wurde schwer Verletzte operiert. So mancher überlebte, der dachte, er stirbt. Verschanzt hatten sich 500 verwundete Soldaten in der Ukraine, geehrt für ihre Heldentaten. Hass und Stahl, das metallurgische Kombinat, Mariupol, eine umkämpfte Stadt, über 2000 Kämpfer, ein Bollwerk in den Katakomben. Die Pfeile feuern nicht, der Artillerie, es fallen Bomben. Erbittert ist der Kampf, Festung im Osten. Widerstand, mag es auch das Leben kosten. Hass und Stahl.